Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Uslu. Ich bin Arsene auf dieser Station. Ihr Name ist nochmal, Entschuldigung. Uslu Oğulları. Okay. Sie Das ist können aber ein sehr einfach langer Name. Uslu sagen. Sie können einfach Okay. Uslu sagen. Kein Adolf Problem. Uslu. Ja, bitte. Und ich bin auf dieser Station als Assistent tätig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ist das okay für Sie? Ja, gerne. Okay, würde ich Ihre persönliche Daten aufnehmen, dann komme ich gleich zu Ihren aktuellen Beschwerden. Okay, wie heißen Sie? Mein Name ist Hans Müller. Hans Müller, okay, mit Double L, Doppel, okay. Wie, was haben Sie gesagt? Mit? Double L. Ja, Doppel. Doppel. Okay, wie alt sind Sie, Herr Müller? Ich bin 30 Jahre alt. 30. Wann ist Sie genau geboren? Ich bin am 15.04.1992 geboren. Okay. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,80 Meter groß. Okay, wie viel wiegen Sie denn? 79 Kilogramm. 79. Okay. Und? Herr Müller, wie kann ich Ihnen helfen? Was für Beschwerden haben Sie? Und zwar folgendes: Ich hatte vor 3 Wochen Fußball gespielt. Ja. Und beim Fußballspiel hatte ich dann einen plötzlichen Schmerz in meinem Knie gehabt, in meinem rechten Knie. Rechten Knie. Es war so, dass ich mit dem Gegner zusammengestoßen bin und ich habe mein Knie verdreht. Ich bin nicht hingefallen. Und nach diesem Verdrehtrauma, seitdem habe ich Schmerzen in meinem rechten Kniegelenk. Okay. Können Sie auf dieser Beine gut auftreten? Ja, ich kann laufen. Laufen. Das geht. Am Anfang nicht. Eine Woche lang hatte ich stärkere Schmerzen. Da habe ich Ibuprofen genommen ab und zu. Ich habe gekühlt und jetzt kann ich relativ gut laufen, aber ich habe Probleme, wenn ich in die Knie gehe oder wenn ich beim Auto aussteige, wenn ich mir ein Bein verdrehe, habe ich dann Schmerzen. Mein Okay. Knie, ja, mein Knie ist ein bisschen dick geworden. Dick geworden. Okay. Strahlende Schmerzen irgendwo hinaus? Nee, das ist auf der Innenseite meines Kniegelenkes. Der strahlt nicht aus. Können Sie bitte diese Schmerzen beschreiben? Sind sie eher stechend oder ziehend oder dumm? Ich würde sagen, so ein stechender Schmerz. Also es ist nicht dauerhafter Schmerz, sondern bei bestimmten Bewegungen ist es so ein stechender Schmerz, würde ich beschreiben. Okay. Aber in Ruhe haben Sie keine Schmerzen? In Ruhe habe ich keine Schmerzen, nein. Okay. Das war die erste Woche, war es so. Auch in Ruhe hatte ich Schmerz, nachts hatte ich Schmerz manchmal. Aber jetzt mittlerweile, es geht mir eigentlich gut, aber ich habe immer noch Schmerzen in meinem Knie, wenn ich bei bestimmten Belastungen. Sie können Ihre Knie komplett ausstrecken oder beugen. Beugung geht schlecht, Strecken geht gut. Beugung habe ich Schmerzen, wenn ich mein Kniegelenk, also ich kann nicht runter in die Knie gehen. Okay. Also die maximale Beugung ist eingeschränkt. Okay. Gibt es etwas, was diese Schmerzen verstärkt? Sie haben schon gesagt, bei bestimmten Wenn man beim Auto aussteigen, weil man den Knie ein bisschen verdreht, da tut es weh. Beim Treppenlaufen tut es weh, wenn ich Treppen runterlaufen möchte, zum Beispiel. Also bei bestimmten Situationen tut es weh, wenn ich ganz beugen möchte, tut es weh. Beim normalen Laufen geht es eigentlich. Es tut zwar weh, aber es geht. Sie haben dagegen Ibuprofen eingenommen. Ja. Das hat ein wenig geholfen, oder? Genau, das hat für den Anfang hat es gut geholfen und okay, jetzt habe gibt ich es Schmerzen. Okay. Gibt es etwas, was die Schmerzen verbessert oder? Nee, also nur wenn ich die Ibuprofen nehme oder wenn ich kühle, ist auch ein bisschen Linderung da. Auf einer Schmerzskala, wobei ein sehr leicht, aber sehr stark ist. Wie bewerten Sie es? Also aktuell, wenn die Belastungssituation nicht da ist, würde ich sagen, habe ich 2. Okay. Aber wenn ich beim Auto aussteige, dieser kurze Moment, dann ist es bestimmt 7. 7. Haben Sie in diesem Gelenk etwas Auffälliges bemerkt, wie Überwärmung oder Rötung? Nee, keine Rötung oder keine Überwärmung. Aber es gibt dabei Leicht, Schwellen. leicht, ja, leichte Schwellung, ja. Wenig. Also ist nicht so ganz dick, aber man merkt zwischen meinem linken und rechten Knie, dass meine rechte Knie ein bisschen dicker ist. Wenn Sie diese in diesem Bereich drücke, dann fühlen Sie sich etwas anderes, Flüssigkeit zum Beispiel Nee, weiß ich nicht. Also ich kann da drücken. Es tut oder halt, wenn ich. eine Geräusch, knarschende Geräusch oder Nee, so. Geräusch höre ich da nicht. Nein. Okay. Haben Sie auch Taubheitsgefühl, Kribbeln an dieser Seite? Nee, habe ich nicht. Okay, oder Kraftverlust? Kraftverlust habe ich auch nicht. Okay. Bei dieser Ereignis hatten Sie andere Verletzung? Nee, ich hatte nur eine Knieverletzung. Okay. Hatten Sie schon einmal andere Unfall oder? Anderen Unfall, wo im Knie meinen Sie oder Knie generell? oder an anderen Körperteile. Meinen Sie früher? Oh Früher, ja, ich ja. meinte Ja, früher. natürlich, als Kind bin ich Sie sehr sind oft gefallen. Sportler, ja. Ja. Aber als Kind fällt man immer viel hin. Mal Knie, mal Ellenbogen, Fahrrad gestürzt. Okay. Moment. Ich meinte eine relevante Verletzung, zum Beispiel. Eine Knochenbruch oder so. Bruch? Nee, bis jetzt wurde ich nicht operiert oder irgendwas wegen Okay. einem Unfall. Okay, verstehe. Und jetzt würde gerne ich über Ihre allgemeine Gesundheitszustand etwas fragen. Haben Sie Fieber? Fieber habe ich nicht, nein. Fühlen Sie sich fiebrig? Nie. Nein. Okay. Oder Schweißausbrüche? Ja. Nein. Und wie ist Ihr Appetit? Appetit ist gut, normal. Normal. Haben Sie in letzter Zeit Gewicht zugenommen oder? Nee, ich bin immer ungefähr Gleichgewicht. Okay, gut. Plus minus 1 Kilo oder so. Okay. Haben Sie Herzrasen, Herzpalpitationen oder Herzstolpern bemerkt? Nee. Nein. Husten oder Atemnot oder So. Thorax, Brustschmerzen, Brustkopfschmerzen. Nein. Nein. Okay. Sie können andere Körperteile gut bewegen. Ja. Okay, gut. Okay. Und wie ist Ihr Schlaf? Mein Schlaf, der ist gut. Gut. Unauffällig. Okay. Und haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nee. Nee, okay. Darf ich wissen, wieso Sie das alles fragen? Ja, ich muss über alle Informationen Ihrer Körper wissen, um Sie gut helfen zu können. Okay. Okay. Und haben Sie Allergie? Haben Sie Allergie, ja, gegen Gräser und Pollenallergie. Gläserallergie. Gräser, Gras, Gräser. Gras. Okay. Und wie Und äußert Pollen. sich Pollen? Ja, meine Pollenallergie, genau. Im Frühjahr kriege ich dann immer da läuft meine Nase und meine Augen, die jucken. Mhm. Nehmen Sie dagegen etwas, oder? Ja, da, wie heißt das? Cetirizin oder sowas heißt, so ähnlich heißt das, nehme ich mal ein, manchmal. Manchmal. Mhm. Und gegen Grasallergie? Also, wie äußert sich diese Allergie? Ja, auch irgendwie, dass meine Nase läuft, Auge läuft, wahrscheinlich, weil ich da Kontakt habe oder so mit den Gräsern. Okay. Leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen, Herr Müller? Ich meinte chronische Erkrankungen wie Schilddrüsenprobleme oder Bluthochdruck oder so. Gott sei Dank noch nicht, ich bin ja noch jung. Oh. Ganz gut, ja. Nehmen Sie außer Medikamente Ibuprofen gegen aktuellen Beschwerden. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Nein. Keine Medikamente. Bisher wurden Sie operiert. Sie haben schon verneint? Also durch Unfallverletzung nicht, aber ich hatte mal... Wo ich 15 Jahre alt war, hatte ich eine Blinddarmoperation gehabt. Okay, mit 15. Mhm. Ja. Okay. Und ja, rauchen Sie? Nein. Camilla. Trinken Sie Alkohol? Bei Gelegenheit, also bei Feier und so weiter. Mhm. Was trinken Sie denn? Ja. Meistens Bier. Ja, ja. Okay. Und nehmen Sie diese Frage nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrung mit dem Drogen? Drogen? Oh je, ich weiß nicht, wie es gekriegt wird. Ja, ganz. Ja. Ja, sind Sie vollständig geimpft gegen Kinderheitskrankheit, auch gegen Tetanose oder Corona? Also ich weiß nicht, wie die alle heißen, aber mein Hausarzt, der impft mich regelmäßig. Ich habe alle Impfungen, was so nötig ist. Mhm. Sehr schön. Ich wüsste aber nicht, wie die alle heißen. Hm? Okay. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein. Okay. Ich glaube, Ihre Eltern leben noch, oder? Ja. Hala. Und Ihre Vater, Mutter, sind Sie gesund? Ja, mein Vater ist gesund, aber er nimmt Medikamente ein. Mhm. Was nimmt er? Wissen Sie genau? Wie heißen die Medikamente, weiß ich nicht. Er hat gesagt, dass er mal wegen Bluthochdruck Medikamente nimmt. Okay. Und, ja. Und die Mutter, die nimmt wegen der Schilddrüse Medikamente ein. Wie das heißt, weiß ich nicht. Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion, wissen Sie? Weiß ich nicht, nein, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass sie Schilddrüsenmedikament einnimmt. Okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder, ja. Ist er gesund? Ja. Der ist jünger als ich und der ist gesund. Gott sei Dank, ja. Was machen Sie beruflich, Herr Müller? Ich bin Bankkaufmann. Bankkaufmann, okay. Sind Sie verheiratet? Nein. Haben Sie Kinder? Habe ich auch nicht, nein. Kinder, okay. Sie sind Sportler? Habe ich recht? Also, ja, also ich spiele regelmäßig Fußball in einem Fußballverein. Ja, wie so, aber nicht amateurhaft oder professionell, sondern einfach regelmäßig. Regelmäßig, bewegen seit Sie sich. Klein, genau, seitdem ich klein bin, spiele ich immer Fußball. Das ist sehr gesund, ja. Und haben Sie Stress beim Arbeit, bei der Arbeit oder im Privatleben? Nö, nicht so besonders. Nein. Leben Sie allein oder? Nee, mit meiner Freundin. Freundin, okay. Freundin. Gut, Herr Müller. Ich habe meinerseits alle wichtigen Fragen Ihnen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder etwas fragen? Etwas fragen, ja, wie geht's weiter? Jetzt haben Sie sehr viel gefragt, aber Ja, mein ja. Knie tut weh. Was machen Sie jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Ich verstehe Ihre Sorge, Herr Müller. Jetzt unser Anamnesegespräch gleich beendet und ich werde jetzt Sie körperlich untersuchen. Und dann vielleicht ich werde auch einige weitere Untersuchungen durchführen, wie Röntgen. Das ist sehr wichtig bei der Diagnose. Ja, nehmen Sie bitte Platz und ich werde gleich Ihre körperlich untersuchen. Dann dazu mehr sagen. Okay? Okay. Dankeschön. Danke. Hat jemand noch Fragen in der Gruppe? Haben Kollegen Fragen? Keine Frage. Okay. Darf ich beginnen? Ja, Okay. meinetwegen. Guten Abend, Guten Herr Abend. Oberarzt. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde gerne Ihnen vorstellen. Hätten Sie dafür Zeit? Ja, deswegen bin ich hier. Bitte schön. Schießen Sie los. Ja, danke. Es handelt sich um Hans Müller. Er ist 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und 79 Kilogramm schwer. Er kam heute wegen seit 3 Wochen Bestehen der Schmerzen im rechten Knie, Gelenk, bei der Bewegung und besonders bestimmte Bewegung zu uns kam. Dagegen nimmt er Ibuprofen und auch er hat gekühlt. Diese habe ihnen wenig geholfen, aber die Schmerzen hätten sich im Verlauf verschlechtert. Auf einer Schmerzskala liegen die Schmerzen in Ruhe Im bei. Verlauf verbessert. Okay. Am Anfang war es sehr schlimm und jetzt ist es weniger. Nur bei Okay. Belastung ist es sehr schlimm. Vorher war es die ganze Zeit schlimm. Okay, macht's weiter. Okay. In Ruhe bei 2, aber bei Bewegung bei 7. Der Patient. Bei 7 von wie viel? 100 oder bei 7 von 20? 10. Ja, okay. Ja, von 10. Besonders er hat Schwierigkeit beim Beugen des rechten Knies und bestimmte Bewegung. Ich meinte zum Beispiel Treppen steigen oder drehen, Auto aussteigen. Beim Aussteigen vom Auto. Von Arthur hat er Schwierigkeit dabei. Ja. Die Schmerzen würden nicht ausstrahlen. Der Patient hat bemerkt, dass er auf dieser Seite auch eine Schwellung gehabt habe. Die Frage nach weiteren Beschwerden wurde verneint. Die Ereignis passierte beim Fußballspielen. Er ist mit seinem Gegnerin zusammengestoßen. Dann hat er eine starke Schmerzen verspürt. Vorerkrankungen hat er keine und mit 50 ist eine Appendektomie bei ihm durchgeführt. Er hat Allergie gegen Gläser und Pollen. Pollenallergie, äußert sich als Rhinitis und Konjunktivitis, auch Grasallergie. So. Der Impfstatus ist vollständig und sein Vater leidet an arterieller Hypertonie, seine Mutter leidet an Schilddrüsenprobleme, aber er wusste nicht, ob es eine Hypothyroide oder Hypertroide ist. Und er ist Bankkaufmann. Er ist ledig und lebt mit seinen Freunden. Er ist Sportler. Er treibt regelmäßig Sport in einem Verein. Er hat keine Kinder. Aufgrund der Anamnestischen-Angaben gehe ich von einer Meniskopathie aus im rechten Kniegelenk. Als Differentialdiagnose kämen Bandverletzung, auch Kreuzbandriss, Patella-Luxation in Betracht oder Fraktur. Ja, um meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich erst die Patienten körperlich untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung ist es sehr wichtig, eine Motorik- und Sensibilitätsprüfung durchführen und Reflex kontrollieren. Auch Makbune, vielleicht für die Meniskopathie und Schubladentest für die Knie, für die Kreuzbandriss würden wir durchführen. Also die Untersuchung, nehmen wir mal an, haben Sie durchgeführt? Ja. Und was würden Sie als ergänzend zu Ihrer klinischen Untersuchung noch durchführen lassen? Was würden Sie noch machen, um bestimmte Verdachtsdiagnosen zu erhärten oder auszuschließen? Ich brauche noch zwei Untersuchungen. Eine Röntgen des linken Kniegelenks, Unterschenkel, und auch eine MRT. Rechtes Kniegelenk, meinen Sie? Rechts. Ja. Links haben Sie gesagt. Okay. Ja. Kniegelenk und... Wenn Sie zum Radiologen schicken, was schreiben Sie auf die Anforderung? Was wollen Sie für ein Röntgen haben? Ich suche eine Fraktur. Eigentlich, wenn eine Fraktur gibt, Wie heißt die Anforderung? Das heißt, was wollen Sie genau haben? Was soll der Radiologe röntgen? Röntgen. Was soll der röntgen? Welches Organ? Okay. Gelenk, Kniegelenk im zwei Ebenen. Ja, genau. Kniegelenk in zwei Ebenen. Okay, und unten kann man zusätzlich schreiben, Ausschlussfraktur. Fraktur, Fragezeichen zum Beispiel. Fraktur. Okay. Und Sie haben gesagt, dass Sie noch eine zweite Untersuchung machen würden. Was wäre das? Ja, das könnte eine MRT sein. Ja. Durch die MRT kann ich Kreuzbandriss oder Meniskopathie ausschließen. Okay. Weichteilverletzung besonders kann ich ausschließen. Okay. Der Unterschied zwischen Röntgenaufnahme und MRT-Aufnahme, grob gesagt, haben Sie schon ein bisschen gesagt, können Sie es nochmal wiederholen? Okay, durch die radiologische Untersuchungen kann ich Knochenstruktur sehen, besonders, aber über die Weichteil gibt radiologische Untersuchungen fast nichts, aber bei der MRT können wir viele Informationen bekommen, Weichteilgewebe. Und auch Kreuzband und auch Bandtendon. über die Kollateralbänder, über die Bänder. Ja, Kollateralbänder können wir bewerten. Oder Ergus auch, vielleicht, wenn eine Ergus gibt. Okay. Gut. Wie gehen Sie voran? Was empfehlen Sie dem Patienten? Also, es ist so, dass wir MRT nicht gleich machen können, weil es sehr viele Termine dafür gibt, also sehr viele Wartezeit dafür gibt. Ja. Sehr viele Patienten brauchen dieses MRT in dem Krankenhaus. Nachdem Sie geröntgt haben, Sie haben eine Fraktur ausgeschlossen und er hat Schmerzen. Was empfehlen Sie ihm? Was soll er machen? Ja, wir müssen einen Riss ausschließen oder eine Meniskopathie ausschließen. Vielleicht der Patient hat eine weitere Operation. Deswegen werde ich stationär aufnehmen, um alles ein bisschen schnell zu machen oder beschleunigen. Okay. Ja, in der Regel ist es so, dass man wegen Meniskopathien nicht stationär aufnimmt. Ja. Die Eingriffe sind in der Regel ambulant hier in Deutschland. Es ist ein ambulanter Eingriff. Es sei denn, es gibt andere Risikofaktoren, wie zum Beispiel eine Oma oder Opa, aber die haben dann andere Probleme. Weniger Meniskopathien. Deswegen würde man den Patienten erstmal versorgen mit einer zum Beispiel NSAR, Voltaren-Salben-Verband an dem Knie, kühlen empfehlen, schonen, eventuell mit unterm Gehstützen laufen, damit die Schade nicht größer wird. Weniger Belastung. Weniger Belastung, also leichte Belastung, also mit Bodenkontakt, aber leicht entlasten. Und wir würden dann empfehlen, dass man ein MRT durchführt und dann würde man aufklären, wenn es bei bestimmten Läsionen, bei bestimmten Meniskusläsionen, sollte man sich operativ vorstellen und darüber sprechen. Und bei bestimmten Läsionen muss man nicht unbedingt operieren, sozusagen. Das ist abhängig davon, was dort ist, ob da Meniskusläsion ist, Knorpelläsion ist oder Kreuzbandstruktur ist. Muss jede Kreuzbandstruktur muss nicht operiert werden. Wenn das Knie stabil ist, kann man das auch konservativ behandeln. Es sei denn, Fußball spielen, dann empfiehlt man doch trotzdem die Operation in der Regel. Also, da würde man eine MRT-Untersuchung machen und abhängig davon würde man eventuell operieren. Eine ambulante Prüfung dann nicht. Okay. Also, NSAR weiter einnehmen, kühlen und ein MRT soll der Patient organisieren, dass er Zeit da bekommt. Schmerztherapie. Also eine Schmerztherapie und damit es nicht schlimmer wird, entlasten und MRT durchführen. Okay. Das wäre die Realität. Okay, ambulant. Weil er hat ja gesagt, dass er laufen kann. Zur Schmerztherapie kann man einen Tag mal vielleicht stationär aufnehmen, wenn einer nicht laufen kann, weil er heute frisch gestürzt ist, er kann nicht laufen, er ist immobil, hat starke Schmerzen. Oder Ergus. Ja, Ergus, dann kann man auch sagen, wir nehmen sie stationär auf und versuchen, einen MRT zu machen während seines Aufenthalts. Okay. Okay. Gut. Hat jemand Fragen in der Gruppe? Oder Sie? Haben Sie Fragen? Vielleicht, ich kann über die Operation etwas fragen. Wir führen laparoskopische Operation durch, richtig? Laparoskopie ist Arthroskopie, Entschuldigung. Habe ich früher auch den Fehler gemacht gehabt. Kein Problem. Arthroskopische, genau. Man kann Arthroskopie zweierlei Hinsicht machen. Das eine ist eine Diagnostik, kann man auch eine diagnostische Arthroskopie machen, wenn man im MRT nicht sicher ist, wenn man es nicht weiß, was er hat und MRT sagt gar nichts und trotzdem hat er noch Schmerzen, dann kann man sagen, im MRT kann man nicht hundertprozentig alles sehen, wir machen eine diagnostische Arthroskopie oder man kann auch währenddessen umschwenken auf eine therapeutische Arthroskopie, Therapeutik, dass man Meniskusglättung macht oder Knorpelglättung macht, wenn da instabile Knorpelstücke sind und so weiter. So, Arthroskopie kann man, meistens macht man Arthroskopie. Bei dem Alter hat man keine Arthrose, dass man eine Knieprothese zum Beispiel denke. Also bei älteren Leuten, die auch eine, oder eine andere Frage, wie würde die Diagnose heißen bei Ihnen? Also es gibt eine Diagnose, die kann man auf jeden Fall sagen. Meniskopathie. Nein, das ist eine Verdachtsdiagnose. Wir wissen das ja nicht. Vielleicht ist es ja ein Knorpel. Aber eine Diagnose, die ist sicher. Er hat ja gesagt, dass er das Knie verdreht hat. Instabilität. Nee, Distorsion. Kniegelenksdistorsion. Das ist eine feste Diagnose. Oder wenn kein Trauma wäre, hätte man auch sagen können, eine Gonalgie. Das ist auch eine feste Diagnose. Das Knie, Gonalgie, Knie tut weh. Das ist eine Diagnose. Knie tut weh. Also würde die Diagnose dann heißen, Kniegelenksdistorsion rechts mit Verdacht auf Innenmeniskus-Läsion. Mit Differentialdiagnostik könnte man sagen, er hat eine Kniegelenksdistorsion mit Verdacht auf Seitenband- oder Kollateralbandläsion oder Kreuzbandläsion oder irgendwas. Oder Knorpelläsion. Okay. Aber die feste Diagnose würde heißen, weil er oder Ligamentruptur, ja, Läsion. Wenn man nicht so genau weiß, bin ich der Freund, dass ich immer sage Läsion. Läsion kann alles sein. Ruptur oder Teilruptur oder nur eine Dehnung.